Wieder einmal versuchte das russische Militär mit aufwendigen Radarbildern zu beweisen, dass die MH17 nicht von prorussischen Separatisten in der Ostukraine abgeschossen wurde. Schon am Montag lud das Verteidigungsministerium zu einer Pressekonferenz, die live im Fernsehen übertragen wurde. Eine Buk-Rakete ist 5,5 Meter lang. Vor dem Absturz der Boeing aber wurde kein Anflug irgendwelcher Objekte von östlicher Seite, also vom Gebiet der Volksrepubliken her aus, registriert. Ich betone, auf dem primären Radar war nichts zu sehen, sagt Andrei Koban, der Leiter der Radartruppen der russischen Luftwaffe. In früheren Stellungnahmen hatte das Militär behauptet, die Passagiermaschine sei von einer Rakete aus der Luft getroffen worden, abgefeuert von einem ukrainischen Kampfflugzeug. Dann ließ man diese These fallen und behauptet seitdem, die ukrainische Armee habe mit einer Buk-Rakete die Boeing getroffen. Argumentiert wird dabei mit simplen Unterstellungen. So erklärte bei der jüngsten Präsentation am Montag der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums: Obwohl die Ukraine ein Mitglied der Ermittlungsgruppe ist, weigert sie sich, alle die ihr zur Verfügung stehenden Angaben zur Verfügung zu stellen. Sie manipuliert den Ermittlungsverlauf. Mit derartigen Behauptungen wird die russische Öffentlichkeit seit Monaten torpediert, wobei das Verteidigungsministerium die Widersprüche in der eigenen Argumentation verschweigt. Monatelang wurde behauptet, die Rakete, die die MH17 traf, könne nicht aus russischer Produktion stammen. Dies hätten die Spuren am Wrack der Boeing ergeben. Völlig außer Acht gelassen wird dabei aber etwas anderes, dass nämlich der damalige Befehlshaber der Separatisten, Strelkov, kurz nach dem Absturz in seinem Blog im Internet schrieb: In der Region Torres haben wir eben eine Antonov 26 abgeschossen. Wir haben doch gewarnt, keine Flüge in unserem Luftraum. Nachdem sich herausstellte, dass man eben nicht ein ukrainisches Flugzeug abgeschossen hatte, sondern die MH17, wurde dieser Eintrag im Internet gelöscht. Nicht löschen hingegen konnte man einen Ausschnitt dem kremlnahen Sender Live News. Die Sprecherin sagte damals am Tag des Absturzes: Die Bürgerwehr teilt mit, dass es gelungen ist, ein weiteres Transportflugzeug der ukrainischen Streitkräfte abzuschießen. Es geschah über der Stadt Tares in der selbsternannten Volksrepublik Donetsk. Der Abschuss erfolgte um 5 Uhr Moskauer Zeit. Über der Stadt flog eine Antonov 26. Sie wurde von einer Rakete getroffen. Darauf folgte eine Explosion und das Flugzeug stürzte ab. Wie sich später herausstellte, aber handelte es sich nicht um eine Transportmaschine vom Typ Antonov, sondern um die MH17. Von alledem aber will die russische Seite nichts wissen. Die Aussagen Strelkovs und die Berichterstattung über den Abschuss im russischen Fernsehen, dies wird mit keinem Satz erwähnt.